Heiliger Geist, wir danken dir, dass du unser allerbester Freund bist. Dass du derjenige bist, der uns in alle Wahrheit führt. Dass du derjenige bist, der uns die Dinge zeigt und sagt, die Jesus uns zeigen und sagen wollte. Heiliger Geist, wir brauchen dich dringend. Ohne dich wissen wir nicht mal, was wir tun sollen, wie wir die Dinge anwenden sollen. Darum, Heiliger Geist, vertrauen wir dir völlig. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der die Schatztruhe des Himmels für uns öffnet. Du machst sie uns auf, du öffnest sie für uns und du bist derjenige, der uns in alle Wahrheit führt, ständig, wann immer wir in alle Wahrheit geführt werden wollen. Und darum sagen wir dir heute Nachmittag, wie sehr wir dich lieben, wie sehr wir dich schätzen, wie sehr wir dich brauchen, wie sehr wir es lieben, wenn du wirkst und wenn du das tust, was du gerne tun möchtest. Geist Gottes, wir danken dir dafür, dass du so zuverlässig bist. Wir geben uns dir ganz hin, um Kanäle sein zu können in deiner Hand. Danke. Schaffen wir es, den Video zu zeigen? Ist das möglich? Ich zeige euch mal ein Video, den ich mitgebracht habe. Vielleicht stellst du dir mein Leben so vor. Ich feiere meinen Geburtstag. Reise mit meiner Familie. Spiele mit meinen Freunden. Aber die Realität ist... Mehr als 1,9 Millionen Kinder und Jugendliche sind in Brasilien von Kinderarbeit betroffen. Jedes Jahr werden in Brasilien 500.000 Fälle von sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen registriert. Allein in den ersten 4 Monaten des Jahres 2023 wurden der Notruf-Hotline DISC 100 17.500 sexuelle Übergriffe gegen Kinder und Jugendlichen gemeldet. Jedes Kind sollte Zugang zu Bildung, Nahrung und vor allem Liebe haben. Nach 4 Monaten Tränenvergießen für die Bedürftigsten wurde der Verein Brazilian Kids Care gegründet. Heute arbeiten wir daran, Schutz und Fürsorge für Kinder und Jugendlichen sicherzustellen. Wir betreiben offiziell registrierte Waisenhäuser, die Unterstützung und Liebe für Jungen und Mädchen im Alter von 0 bis 18 Jahren bieten, welche aufgrund von Verletzungen ihrer grundlegenden Rechte aus ihrer familiären Umgebung weggenommen werden mussten. Ihnen fehlte zum Beispiel eine angemessene Ernährung, Gesundheitsversorgung, Unterkunft, Schulbesuch oder sie lebten Missbrauch und Gewalt. Wir fördern gezielt Aktivitäten, die gesunde soziale Interaktionen unterstützen und Möglichkeiten für eine ganzheitliche Entwicklung bieten. Dabei werden ethische, moralische, soziale, kulturelle und geistliche Werte betont. Derzeit haben wir Projekte und Waisenhäuser an verschiedenen Standorten in Brasilien. Und wir werden es nicht dabei belassen. Denn unser Ziel ist es, ein Netzwerk von mindestens 100 Standorten für Kinder und Jugendliche zu schaffen, um Unterstützung und Ermutigung zu erhalten und sie zu befähigen, ein würdevolles und erfolgreiches Leben aufzubauen. Unser Leitungsteam arbeitet nicht für einen Job, sondern wir alle sind durch ein höheres Ziel vereint, Gott durch die Fürsorge und Aufmerksamkeit zu dienen, die wir den Kindern widmen. Erfolg misst sich für uns an der Intensität, mit der wir Gott, die Kinder und alle Menschen auf selbstlose, aufopfernde und bedingungslose Weise lieben. Wir sind alle verantwortlich für die Veränderung der Lebenswege der Kinder in Brasilien. Nie hätte ich mir gedacht, dass Gott so etwas durch uns tun kann. Der allmächtige Gott, für den es absolut keine Beschränkung gibt, hat Wohnung genommen in Menschen wie du und will sich dadurch ausdrücken. Wie viel wurde kaputt gemacht durch diese falsche Vorstellung, durch diese falsche Lehre, durch diese falsche Theologie, die wir verbreitet haben, dass Gott besondere Menschen braucht, um Besonderes zu tun. Schau mal in die Bibel hinein. Weißt du, wenn du die Bibel durchstudierst und wenn du schaust, wie genial Gott ist, dann kannst du nur erkennen, dass das, was Gott tut, was großartig ist, hat nichts zu tun mit der Großartigkeit der Menschen, die er verwendet. Das macht ihn ja so großartig. Was Gott so großartig macht, ist, dass er keine großartigen Menschen braucht, um Großartiges zu tun. Das kann doch jeder. Talentierte Leute nehmen und was Großes aufzubauen, das kann jeder, da brauchst du keinen Gott dazu. Das kann jeder. Aber unser Gott ist so genial, dass er sich einen Plan ausgedacht hat, schwache, kaputte, zerstörte, verwirrte, hoffnungslose Menschen zu nehmen und sagt, wenn du bereit bist, ich bin bereit. Wenn du bereit bist, ich bin bereit. Und weißt du, wir haben Dinge in die Bibel hineingelesen, die gar nicht drinnen sind in der Bibel. Wir haben Dinge aus der Bibel gemacht, die so nicht wirklich in der Bibel und im Wort Gottes zu finden sind. Nämlich dieses besonders ausgewählt für besondere Dinge. Und mir ist schon klar, dass das alles auch drinsteht in der Bibel, aber in einem anderen Zusammenhang, als wir es gelehrt und verstanden haben. Manchmal Manchmal will ich einfach hinausschreien in die ganze Welt, hat das, was Jesus getan hat, denn gar nichts verändert? Hat es gar nichts verändert, außer dass wir halt irgendwann mal in den Himmel kommen am Ende unseres Lebens? Ist das wirklich das Einzige, was das herrliche, vollbrachte Werk unseres Herrn Jesus Christus getan hat, dass am Ende unseres mühsamen Lebens wir eines Tages in den Himmel hineinkommen, weil er halt für unsere Sünden bezahlt hat? Ich will auf keinen Fall beschmälern oder verschmälern, verkleinern oder nicht wertschätzen, dass wir eines Tages in Himmel sein werden mit Jesus. Aber hör zu, mein Lieber, studier die Bibel mal in Realität. Schlag mal 2. Korinther 5, Vers 15 auf, bitte. In Realität hat Jesus uns doch nicht dazu errettet, damit wir eines Tages am Ende unseres mühsamen Christenlebens in den Himmel kommen. Und er ist für alle gestorben. Wofür denn? Damit sie in den Himmel kommen? Damit nach 30 Jahren Christenleben sie ähnlich sagen können, Herr, ich habe das Leben satt, hol mich doch heim. Er ist für alle gestorben. Auf das, das bedeutet, das ist der Grund seines Sterbens. Er ist für alle gestorben, auf das die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Mein lieber Freund, weißt du, was der Zusammenhang dieses Verses ist? Ich werde euch dann noch später zeigen. Jesus, natürlich kommst du in den Himmel, wenn du brav bist. Oder stimmt das nicht so? Natürlich kommst du in den Himmel, wenn du richtig glaubst. Aber denke mal, was der Teufel es geschafft hat, durch diese verzerrte Lehre anzurichten. Wir machen das Ziel unserer Rettung. Irgendwann mal am Ende unseres Lebens erleben wir was Schönes und leben unser Leben als Königskinder, die in Wirklichkeit wie Bettler leben. Wenn dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, in dir drinnen ist, warum sind die Leute um dich herum nicht von dieser Kraft berührt? Weißt du warum? Weil diese Kraft nur aktiv wird. Da drinnen kann Strom sein, da kann 1000 Volt in der Steckdose sein, das macht gar nichts, bis du einsteckst. Und bis wir anerkennen und erkennen, was wir haben und wer wir sind und einstecken, indem wir sagen, hier bin ich, hier bin ich. Weißt du, im Grunde genommen braucht Gott nur eins, er braucht nur Leute, die glauben, dass das, was er gesagt hat, auch wahr ist. Mehr braucht er nicht. Er braucht nur Leute, die sagen, hier bin ich, hier bin ich, verwende mich. Es gibt keinen Christen dieser Welt, den Gott nicht auf außergewöhnliche Art und Weise verwenden will. Den gibt es nicht, der existiert nicht. Der existiert nicht. Schau her, wenn Jesus für alle gestorben ist, damit die, die welche jetzt leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für ihn, der für uns gestorben ist, was denkst du, was das bedeutet, für ihn leben? Und da haben wir ja so einen großen Fehler gemacht, dass wir gedacht haben, für ihn leben bedeutet jetzt, okay, ich muss jede Woche dreimal in den Gottesdienst gehen. Für ihn leben, ich muss Leiter werden. Für ihn leben, ich muss im vollzeitlichen Dienst stehen. Für ihn leben ist, ich was weiß ich was. Irgendwann komme ich mal oben an auf der Karriereleiter und ja, ich bin jetzt auch im Dienst, ich lebe jetzt auch für ihn. Aber das hat Paulus nicht gesagt. Paulus hat niemals in diesem Kontext gesagt, dass er für uns gestorben ist, damit wir für ihn leben sollen. Das bedeutet, irgendwann ist das Ziel, unsere Karriere zu machen im christlichen Dienst. Das hat er nicht gesagt. Weißt du, was das für ihn Leben in diesem Kontext bedeutet? Im Grunde genommen nichts anderes als, dass die neue Schöpfung sich ausdrückt, wo immer sie hingeht. So einfach ist das. Schau mal, was der Apostel Paulus uns schreibt im nächsten Vers. Der nächste Vers, der Kontext, der Zusammenhang dieses Verses. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleische. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Und schau den nächsten Vers an. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wie viel ist neu geworden? Alles. Ja, Moment, wenn alles neu geworden ist, warum leben wir noch, als alles alt wäre? Hör zu. Ich liebe es, liebe es, liebe es, über die Vergangenheit zu reden. Nur nicht über meine. Ich rede gerne über die vor 2000 Jahren geschehen ist. Als er gerufen hat, es ist vollbracht. Es ist geschehen. Ich habe neue Schöpfungen in diese Welt gesetzt. Der Zusammenhang von, dass wir nicht mehr für uns leben, sondern für ihn, der für uns gestorben ist, ist, dass wir nicht mehr uns selbst und sonst niemand um uns herum nach dem Fleische anerkennen, sondern dass wir alle neue Schöpfungen sind in Jesus Christus. Völlig neu geschaffen, ganz nagelneu. Und das Problem ist, dass so viele von uns, wir versuchen für ihn zu leben, aber mit der Mentalität, mit dem Herzen Glaubens, dass wir immer noch alte Schöpfungen sind. Da strengen wir uns an, für Jesus zu leben und dann sagen wir, ja, aber weißt du, es wäre ja auch schön, wenn ich ein Wunder sehen könnte, aber ich bin halt noch nicht so weit. In dem Augenblick, wo du dich bekehrst hast, warst du bereits so weit. Ich sag's noch einmal. In dem Moment, wo du dich bekehrt hast, warst du bereits so weit, dass du die Kranken heilen kannst, dass du die Kraft Gottes freisetzen kannst, dass du übernatürliche Versorgung vom Himmel holen kannst. In dem Augenblick, wo du dich bekehrt hast, wurdest du eine neue Schöpfung in Christus Jesus. In diesem Augenblick. Aber was geschieht? Jesus starb am Kreuz. Komm zu ihm, lad ihn ein in deinen Herzen, komm mal und jetzt kommst du in den Himmel und jetzt tust du schön die nächsten 30 Jahre aufarbeiten, was du alles mitgemacht hast die Jahre zuvor. Ja, was ist, wenn du dich mit 70 bekehrst? So viel Zeit hast du gar nicht mehr, um alles aufzuarbeiten. Wenn du mit 70 dich bekehrst, hast du die Zeit nicht mehr. Wenn du dich mit 20 nicht bekehrst, hast du die nächsten 50 Jahre Stress. Weil du nur aufarbeiten tust. Was Christus aufgearbeitet hat, braucht keiner von uns mehr aufzuarbeiten. Wisst du was? Ich sage euch was, das verratet jetzt niemand. Ich habe gehört, dass die Leute live zuschauen, auch die live zuschauen. Heute Vormittag, die Session, haben schon über 2000 Leute angeschaut. Psst, nichts verraten. Ich sage jetzt etwas, ein Geheimnis, okay? Das bleibt unter uns. Ich wurde beschuldigt, dass ich mit Toten rede. Das wird mir in die Schuhe geschoben. Das wurde mir gesagt. Aber ich persönlich mache mir da keinen Stress, weil Jesus hat ja in Matthäus 17 auch mit zwei Toten geredet, Elia und Moses. Und wenn Jesus mit zwei Toten geredet hat, ist mir egal, was die anderen über mich sagen. Und wenn Elia und Moses nicht tot waren, dann sind die, mit denen ich geredet habe, auch nicht tot. So einfach ist das. Aber da wird mir immer wieder gesagt, Reinhard, aufpassen, die Bibel sagt, man darf mit den Toten keinen Kontakt haben. Ja, das stimmt ja auch, ich habe mit den Toten gar nichts zu tun. Das unterschieben mir Leute. Das sagen die Leute, die Wahrheit ist es nicht. Ich habe einmal mit einem Toten geredet, habe ihm befohlen, zum Leben zurückgekommen, der ist nicht zurückgekommen, seitdem habe ich mit keinem Toten mehr geredet. Ich werde auch üben, irgendwann werden die mir auch gehorchen. Aber ich bin noch dabei, im Glauben Schritte zu gehen. So wie auch alle. Aber hör zu. Ich treffe fast jeden Tag Christen, die mit Toten reden. Fast jeden Tag treffe ich Christen. Fast jeden Tag. Die reden manchmal den ganzen Tag mit dem Toten. Die sagen, ich kann's nicht. Ja, das Ich ist die alte Natur. Die alte Natur ist tot. Warum redest du mit dem Toten? Ständig reden wir mit der alten, vergangenen Natur, die mit Christus am Kreuz gestorben ist. Hör auf, mit den Toten zu reden und hör auf, über die Toten zu reden. Lass die Toten tot sein. Du bist mit Christus am Kreuz gestorben. Deine alte Natur, die hat nur so viel Einfluss und Macht über dein Leben, wie du im Herzen glaubst, dass sie Einfluss und Macht hat über dein Leben. So simpel ist das. Und wir wollen auf der einen Seite, lesen wir Vers 15, ich darf nicht mehr nach mir für mich selbst leben. Okay, Herr, du bist gestorben, dass ich für dich lebe. Okay, ich mach das, ich mach das, ich gebe mich ganz hin, ich streng mich an, ich rackere mich ab. Okay, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Und dann haben wir einen Kampf, weißt du warum? Weil wir versuchen, die alte Schöpfung dazu zu bringen, was Neues zu leben. Ah, das geht halt nicht. Wie soll das gehen? Der Zusammenhang, dass wir für ihn leben, weil er für uns gestorben ist, spricht von die neue Schöpfung, der neue Mensch, der neue Reinhard, die neue Romy, die neue Mary, die neue Andrea, der neue Du lebt nicht mehr für sich selbst. Ich habe ein Geheimnis für euch. Das hat euch wahrscheinlich noch nie jemand gesagt. Ich sag's euch. Die neue Schöpfung, die du in Wirklichkeit bist, die hat gar keinen Bock drauf, für sich selbst zu leben. Mag sie gar nicht. Da fühlt sie sich gar nicht wohl dabei. Die neue Schöpfung, die fühlt sich wohl, so richtig wohl, wenn derjenige, der sie erkauft hat, neu gemacht hat, durch sie ausdrücken kann. Und wenn wir nicht aufhören, uns selbst nach dem Fleisch anzuerkennen, wenn wir nicht aufhören, uns selbst nach dem Natürlichen zu beurteilen, wenn wir nicht aufhören, unsere Identität nach dem zu geben, was wir tun, anstatt nach dem, was wir sind, dann wird sich das Tun nämlich auch nicht ändern. Es ändert sich höchstens über viele Jahre hinweg mit unwahrscheinlich viel Stress und Anstrengung und Druck. Und irgendwann einmal sind wir entweder die perfekten Pharisäer, oder wir brechen dabei zusammen. Es gibt eigentlich, ich sehe keinen anderen Ausweg. Die Leute, die sich ständig anstrengen, ich muss für ihn leben, ich muss für ihn leben, ich muss für ihn leben, ohne ergriffen zu haben, wer sie bereits in ihm sind. Das ist so, als ob der Hund den ganzen Tag sagt, ich muss miauen, ich muss miauen, ich muss miauen. Ich muss das doch schaffen, ich muss das doch schaffen. Ich muss das doch schaffen. Wie soll jemand, der im Herzen immer noch glaubt, er ist die alte Schöpfung, für ihn leben? Die alte Schöpfung lebt nicht für ihn, die lebt für sich selbst. Die alte Schöpfung ist selbstbezogen, ich-konzentriert. Und du kannst den 15. Vers nicht herausnehmen aus dem Kontext des 16. und 17. Verses. Nämlich in dem Augenblick, wo jemand in Christus ist, in diesem Moment geschah ein übernatürliches Wirken des Geistes Gottes. In diesem Augenblick war der göttliche Same in dich hineingelegt und auch schon zur Geburt bekommen. Und du wurdest eine völlig neue Schöpfung in Christus Jesus. Und ich habe mich bestimmt schon sagen gehört, dass niemand von uns handelt gemäß seiner Identität. Jeder von uns handelt gemäß seiner wahrgenommenen Identität. Und das ist so eine wichtige Sache. Ich kenne zum Beispiel Leute, die sind unwahrscheinlich talentiert. Also die sind so talentiert, so begabt, was die machen, klappt einfach wunderbar und perfekt. Und die machen tolle Arbeit. Und wenn du mit diesen Leuten redest, die sind ständig davon überzeugt, dass sie nichts gut machen. Das ist ihre eigene Identität. Und wenn wir anfangen, so zu lernen, dass wir nicht tun, um zu werden, sondern erkennen, dass wir sind, um zu tun, dann wird das Tun etwas Natürliches werden. Dann wird der 15. Vers, ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für ihn, denn dafür ist er für mich gestorben, das wird dann kein menschliches Werk, das wird dann keine Anstrengung, das wird dann kein Stress, das wird dann kein Druck, das wird dann keine harte Arbeit, das wird dann das Normalste und das Natürlichste, was es in meinem Leben gibt. Nämlich als neue Schöpfung zu leben, für ihn zu leben und sich ausdrücken für denjenigen, der mich erkauft hat. Wir Christen, wir müssen aufhören zu tun und anfangen zu sein. Wir müssen aufhören zu tun und anfangen zu sein. Wenn du wirklich weißt, wer du bist, dann ist das Tun das Natürlichste. Das ist so natürlich, so normal. Das geht ohne Anstrengung, ohne Stress. So wie der Hund sich nicht anstrengen braucht, um zu bellen. Das ist Teil seines Instinktes. Und wir haben uns so sehr definiert über alles, was wir für ihn getan haben. Ich muss für ihn leben, ich muss mich für ihn aufopfern, ich muss für ihn alles hingeben, ich muss ihm dienen, ich muss. Und je mehr wir taten, desto mehr fühlten wir uns, boah, was ich für ein toller Christ bin. Wirklich toller Christ. Nur irgendwann einmal, wenn wir die wahre Güte des Herrn erleben, irgendwann einmal sagt der Herr, weil ich dich so sehr liebe, zeige ich dir mal, wie sehr das in die Hose geht. Weil ich dich so sehr liebe. Und dann geht es in die Hose und dann gibt es diejenigen, die clever sind und die sich dem stellen. Die sagen, um Himmels Willen, ich wusste ja gar nicht, wer ich bin. Ich hatte keine Ahnung, wer ich bin. Ich dachte, ich bin der, gemäß dem, was ich tue. Und wenn das Tun weg ist, weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, nein. Und die beharren auf ihre verkorkste Lehre, verkorkste Herzensüberzeugungen, die verharren darauf, dass so ist das und so bleibt das. Und diejenigen, die enden dann im Frust, die enden dann darin, dass unwahrscheinlich viele Verheißungen unerfüllt bleiben. Weißt du, dass der reichste Ort der Welt der Friedhof ist? Der reichste Ort der Welt ist nicht Dubai, ist der Friedhof. Am Friedhof liegen unzählige Träume begraben, die hätten erfüllt sein sollen. Am Friedhof liegen erfolgreiche Geschäfte begraben. Im Friedhof sind Bücher begraben, die geschrieben hätten werden sollen. Bestsellers liegen da. Gott hat dich nicht zu einer neuen Kreatur, zu einer neuen Schöpfung gemacht, damit du zu Hause sitzen kannst und auf den Kühlschrank einen schönen Zettel raufschreiben kannst, wo drauf steht: Darum ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung. Ah, jetzt geht's mir gut. Christus hat dich zu einer neuen Schöpfung gemacht, damit er sich ausdrücken kann durch dich. Denk mal, Jesus. Wir glauben, die Hoffnung für Deutschland ist Erweckung. Hört mir gut zu, was ich jetzt sage. Die Hoffnung für Deutschland heißt nicht einmal Jesus. Jesus ist nicht die Hoffnung für Deutschland. Wenn Jesus die Hoffnung für Deutschland ist, wo war er die letzten zig Jahre? Warum tut er nichts? Sagt uns die Bibel, dass durch Jesus wird der ganzen Welt sichtbar gemacht, wie herrlich seine Pläne sind, oder durch die Gemeinde? Die Hoffnung für Deutschland ist sein Leib. Du bist die Hoffnung für Deutschland. Die ganze Schöpfung seufzt nicht nach Jesus, die ganze Schöpfung seufzt nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung lechzt danach, dass neue Schöpfungen sich manifestieren auf dieser Erde. Das ist das Lechzen der ganzen Schöpfung. Und natürlich wissen wir, dass wir ohne Jesus nichts sind. Das haben wir heute Vormittag gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich würden wir niemals sagen, ah, Jesus, du bist nicht wichtig. Natürlich nicht. Aber was wir unbedingt im Herzen ergreifen müssen, ist Folgendes. Jesus hat ohne seinen Leib keine Ausdrucksmöglichkeit. Das Haupt ist ohne dem Leib funktionsunfähig. Lest euch den 1. Korinther 12 mal durch. Und wir haben diese Erwartung in uns. Und diese Erwartung hat viele von uns zu dem Punkt gebracht, wo wir eigentlich so im Herzen fast schon verzweifelt waren und keine Hoffnung mehr haben und aufgeben. Und die Bibel sagt, die hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und wie viele von uns, sind wir doch ehrlich, ich war ja auch in dem Fahrwasser drin. Ich bin ja nur der Herr. Ich frage mich nicht, warum mir die Augen aufgingen. Ich habe keine Ahnung. Gott war halt gnädig. Und jetzt ist er mit dir gnädig, weil du sitzt jetzt hier und hörst zu. Ich war ja auch in dem Fahrwasser drin, sehnsüchtig nach Erweckung, auf Erweckung zu warten. Ich habe gebetet wie: Gott, gib mir Österreich oder ich sterbe. Ich habe gebetet, ich bin bereit, mein Leben niederzulegen für die Erweckung. Bis ich eines Tages erkannt habe, der Herr hat nichts mehr zu tun. Der Herr hat nichts mehr zu tun. Wir sind dran. Wir sind am Werk. Ich habe diesen Video gezeigt, wisst ihr warum? Der Herr hat mich nach Brasilien geschickt, speziell mit dem Auftrag, um dort einem Netzwerk von Gemeinden zu dienen. Das war der Grund, warum ich mich hingeschickt hat. Das hatte mich damals auch so gesagt, das habe ich auch so getan, dem habe ich auch gehorcht. Und 6 Jahre lang habe ich dort gedient, bis der Herr dann eben es klar gemacht hat, die Zeit ist jetzt, dort nicht mehr Teil davon zu sein. Und im ersten Jahr flog ich in den Nordosten Brasiliens und ich sah das Elend. Ich sah es einfach. Es war nicht, Gott hat mich berufen oder Gott hat gesprochen. Ich sah das Elend. Ich sah Kinder, ich flog dort hinauf und ich heulte. Und Leute sagten mir: Reinhard, beschütz dein Herz. Eine top-christliche Seelsorgerin hat zu mir gesagt: Reinhard, ich warne dich, wenn du dein Herz nicht besser schützt vor diesem Schmerzen, du wirst sehr bald nicht mehr funktionsfähig sein. Du wirst nicht mehr funktionieren können. Dem Augenblick sagte der Heilige Geist zu mir: Du kannst dein Herz verschließen vor diesen Schmerzen, dann wirst du das Gleiche tun, was alle anderen getan haben, die es gesehen haben, und nichts tun. Und ich schaute dieses Hinzug in die Augen und ich habe gesagt: Und wenn der Schmerz mich umbringt, lasse ich ihn zu. Und dann habe ich angefangen zu reden mit Leuten, mit einflussreichen Leuten, mit wohlhabenden Leuten, mit Millionären, mit Leuten, die was weiß ich, welchen Einfluss haben. Und ich habe gesagt, weißt du, was in deinem Land eigentlich geschieht? Weißt du das? Jetzt haben sie in Brasilien aufgedeckt, das hat unsere Anwältin gesagt vor kurzem, die haben jetzt aufgedeckt, dass Ehepaare Babys zeugen und die Babys von Geburt an hergeben für Kinderpornografie. Die bekriegen 1500 Euro pro Baby. Und ich habe mit Leuten geredet, ich habe gesagt, wisst ihr nicht, ich bin Ausländer hier. Ich bin Ausländer, ich habe nicht nochmal Portugiesisch gesprochen. Ich habe gesagt, wisst ihr nicht, was hier geschieht? Und die Antwort war immer die gleiche, entweder die Regierung muss was tun oder wir sind nicht dazu berufen. Das waren die zwei Antworten. Die Regierung oder ich bin nicht dazu berufen. Und ich habe zu Debbie gesagt, ich werde der Christenheit zeigen, was Gott tun kann, wenn jemand einfach sich ihm hingibt. Ich werde den Menschen zeigen, dass niemand eine spezielle Berufung braucht, dass niemand finanzielle Mittel braucht, dass niemand Cleverheit braucht, dass niemand weiß, wie man was macht. Wenn du mich gefragt hättest, Reinhard, hast du eine Ahnung, wie man einen Verein gründet? Ich hätte gesagt, nein. Wenn du mich gefragt hättest, Reinhard, hast du schon mal Kinderarbeit gemacht? Ich hätte sagen müssen, nein. Wenn du mich gefragt hättest, ja Reinhard, hast du die Fähigkeiten dazu, hätte ich müssen sagen, der Reinhard nicht, aber Christus in Reinhard schon. Mein Leben die letzten Jahre ist ein lebender Beweis, dass wenn jemand als neue Schöpfung lebt, in dem Maße, wo er sich entschieden hat, das zu glauben und das zu leben, in diesem Maße wird Christus in uns sich ausdrücken. Nicht mehr und nicht weniger. Um dich herum sind Menschen, die darauf sehnlichst warten. Nicht, dass du für Jesus dich abrackerst, für Jesus kaputt machst, für Jesus noch mehr gibst, für Jesus noch mehr tust, sondern dass du als neue Schöpfung dein Leben lebst und dass du einfach so lebst, dass er durch dich sich jetzt ausdrücken kann. Und dann wirst du ganz natürlich sagen, ach, es ist so schön, dass ich nicht mehr für mich selbst leben brauche. Es ist so herrlich, dass ich als einfache Person erkauft wurde von ihm, damit etwas durch mich geschieht. Sagt uns die Bibel nicht in Römer 11, Vers 36, von ihm und durch ihn und von, durch und zu. Absolut nichts, was er für dich geplant hat, dass du tust, wurde in dir oder darf in dir initiiert werden. Denk einmal darüber nach. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Weißt du, wie viel Stress dir das wegnimmt, weil du erkennst, dass er hat für dich absolut nichts geplant, was nicht von ihm initiiert wurde. Nichts geplant. Als Leute, die mir gesagt haben, Reinhard, wie willst du das überhaupt tun? Woher werdet ihr das Geld haben? Wie wirst du? Für mich war immer eine Sache ganz einfach. Er braucht keine Cleveren, er braucht keine Großen, er braucht keine Reichen, er braucht nur jemand, der sagt, okay, ich bin in dir eine Neuschöpfung und du drückst dich jetzt durch mich aus. Dem vertraue ich. Dem vertraue ich einfach und so lebe ich. Weißt du, jedes Mal, wenn ich Vers 16 lebe, komme ich in Stress. Jedes Mal, wenn ich Vers 16 lebe, komme ich in Stress. Vers 16 sagt, darum erkennen wir nun niemand mehr im Fleisch an. Jedes Mal, wenn ich auf mich, auf den Reinhard schaue, dann komme ich in Stress. Ich habe inzwischen gelernt, höchstens ein paar Sekunden auf mich zu schauen. Denn ich habe eines gelernt, der Herr will nicht, dass ein Christ Stress hat. Gott will nicht, dass irgendjemand Stress hat. Stress ist nicht der Wille Gottes für dein Leben. Stress ist nicht der Wille Gottes für dein Leben. Der Wille Gottes für dein Leben ist Friede, Ruhe, Freude, Gerechtigkeit, Herrlichkeit. Erleben, wie er sich durch dich ausdrückt. Erleben, wie er durch dich wirkt. Erleben, wie seine Weisheit durch dich fließt. Wie seine Liebe durch dich fließt. Wie sein Glaube in dir aktiv wird. Aber Stress ist niemals der Wille Gottes. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich lege euch noch ein bisschen drauf. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich habe viel Arbeit in der Gemeinde für euch zu tun. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid, und ihr werdet schon merken, nach 10 Jahren seid ihr ausgelaugt. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid, und tut was? Lernt. Lernt. Lernt. Von wem? Ich sag dir ein Geheimnis. Sitz ein bisschen mehr zu seinen Füßen und lern von ihm. Lern von ihm, dass er schon alles getan hat. Lern von ihm, dass er dich zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. Lern von ihm, dass die Bürden er tragt und du nicht tragen brauchst. Lern von ihm, dass du Kanal bist und nicht Quelle bist. Lern von ihm. Und in dem Maße, wo wir willig sind, von ihm zu lernen, wie wir als neue Schöpfung uns ausdrücken, in diesem Maße werden wir auch lernen, wie tatsächlich jeder einzelne Christ die Antwort ist, worauf unser Land wartet. Jeder einzelne Christ. Und wisst ihr, ich kann mich erinnern, als Leute gesagt haben, Debbie ist jetzt 66, als Leute zu Debbie gesagt haben, du bist doch absurd. Eine unserer engsten Freundinnen, die in Amerika lebt, ein Pastoren-Ehepaar von einer meiner Lieblingsgemeinden auf der ganzen Welt, ganz außergewöhnlicher Mann und Frau Gottes, und in Harrisburg, Pennsylvania, und wir waren jetzt im Mai drüben dort, ich habe dort gedient. Und die sagte uns dann, als ich gehört habe, dass ihr jetzt adoptiert, da habe ich mir gedacht, um Himmels Willen, jetzt machen sie einen Fehler. Die Frau kann doch mit über 60 nicht adoptieren. Wie soll das gehen? Und dann sagte sie uns, jetzt im Mai, ich habe mir unwahrscheinlich Sorgen gemacht über euch, als ich gelesen habe, ihr werdet adoptieren. Und dann sagte ich, und jetzt, wo ich diesen jungen Mann vor mir stehen sehe, jetzt sehe ich, ihr habt das Richtige gemacht. Und Leute haben versucht, uns zu entmutigen, dieses Verrückte zu tun. Ihr seid doch verrückt in eurem Alter. Leute haben versucht, uns zu überzeugen, wie das unser Leben ändern wird. Leute haben versucht, uns zu überzeugen, dass endlich haben wir keine Kinder mehr und wir sind frei, gemeinsam zu reisen. Und meine liebe Debbie und ich, wir sind völlig frei und jetzt fangen wir wieder an. Und weißt du, und jedes Mal, wenn ich auf irgendjemand höre, der versucht, mich davon zu überzeugen, mich im Natürlichen zu sehen, da kriege ich auch Stress. Hör zu, du hast physische Ohren und du hast innere Ohren. Lernen, das zu tun, was ich tue. Wenn Leute versuchen, mit deinem toten Du zu reden, so mit der alten Natur, so, schau, was du gemacht hast, schau, was du getan hast, aber ich kenne dich ja, aber ja, ich weiß ja, schau deine Vergangenheit, das ist alles dein gestorbenes Ich. Wenn die Leute mit deinem Toten reden wollen und du halt nett sein willst, weil viele von uns wurden ja erzogen, dass wir politisch korrekt sein müssen, auch innerhalb der Gemeinde, und wenn du nett sein möchtest, dann tust halt das, was ich tue. Dann schaust du sie an, wenn du, so wie ich, hast schöne blaue Augen, schaust du sie an, lächelst und im Herzen sagst du, da drin höre ich nicht zu. Da drin höre ich nicht zu. Ich nehme das nur mit meinen äußeren Ohren wahr, nicht mit den inneren Ohren meines Herzens. Wir haben so viel mal so oft den Fehler gemacht, dass wir die Ohren des Herzens geöffnet haben für das, was durch diese Ohren eingegangen ist. So viel. Und was tun wir? Plötzlich sagt das Herz, ah ja, das stimmt, ich habe wirklich Begrenzungen. Ah ja, hört zu. Ich gebe euch hier einen großen goldenen Schlüssel in die Hand. Ein großer Teil von dem, was die Christen Weisheit nennen, ist Unglaube, getarnt als Weisheit. Ein großer Teil von dem, was Christen Weisheit nennen, ist Unglaube getarnt als Weisheit. Die Bibel macht das klipp und klar. Jesus hat sein Leben nicht nach menschlicher Weisheit gelebt. Jesus hat einfach gehört, was er den Vater sagen hat, gehört und hat es getan. Und wenn wir nicht verstehen, dass jedes Mal, wenn wir auf den alten Menschen, auf die alte Schöpfung, auf den natürlichen Reinhard, auf das natürliche Du achten, schauen und auf diese Beschränkungen schauen, dann haben wir es geschafft, dass wir Vers 15 nicht leben können. Du kannst nicht für den leben, der für dich gestorben ist, wenn du das versuchst nach der alten Methode, nämlich ich, der alte, natürliche, normale Reinhard. Der kann das ja gar nicht. Wie soll der natürliche Reinhard nach dem Fleisch für Jesus leben können? Das geht ja gar nicht. Aber wir haben es probiert. Wir haben es mit aller Kraft probiert, mit aller Anstrengung haben wir es probiert. Weil wir es irgendwie geschafft haben, den 15er Vers zu isolieren. Weil wir irgendwie es geschafft haben. Wir müssen. Anstatt zu erkennen, wir müssen sein. Und wenn wir sind, das Tun ist das ganz natürliche Resultat. Das Einfachste dieser Welt. Hör zu. Weißt du, Debbie hat zu mir vor kurzem gesagt, eigentlich haben wir eine sehr gute Ehe, würde ich sagen. Wir sind seit 37 Jahren verheiratet und sind seit 33 Jahren glücklich verheiratet. Und die ersten 4 Jahre haben wir einander ertragen. Wir haben uns entschieden, das Wort Scheidung werden wir nie in den Mund nehmen. Das kommt bei uns nicht in Frage. Aber die ersten Jahre, die haben wir einander ertragen, wie die Bibel sagt, dass wir es tun müssen. Ertrage einander, vergebe einander. Das war so der tägliche Leitspruch war, wir werden einander vergeben, wir werden einander vergeben, wir werden einander lieben, wir werden einander achten. Aber das war schon nicht sehr angenehm. Aber wir haben es geschafft. Und wir haben gelernt, auch so zu leben, wie es der Herr von uns möchte. Und früher war die Debbie relativ oft sauer auf mich. Heute eigentlich nicht mehr. Früher war sie sauer auf mich aus 2 Gründen. Weil ich kein guter Ehemann war. Und dann, als ich gelernt habe, ein besserer Ehemann zu sein, war ich verrückt. Weil ich einfach ergriffen habe, was der Herr für ein Leben für mich hat. Und da habe ich mir gedacht, jetzt geht die Post ab. Und dann habe ich ja irgendwann einen Bibelvers gefunden, im Römerbrief drinnen. Ich habe ja heute Vormittag gesagt, man findet einen Bibelvers für alles. Die Verheirateten sollen so leben, als ob sie nicht verheiratet werden. Und das habe ich dann getan. Das steht in der Bibel. Steht in der Bibel. Die Verheirateten sollen so leben, als ob sie nicht verheiratet werden. Also habe ich eine Frau zu Hause völlig ignoriert, als ob es sie nicht geben würde. Und die hat mich monatelang nicht gesehen. Weil es steht ja in der Bibel. Also, ich habe dich zwar geheiratet als Klotz am Bein, da habe ich tatsächlich gedacht. Ja, das habe ich tatsächlich gedacht. Ich habe gedacht, meine Frau ist der Klotz an meinem Bein. Ja, die Bibel sagt, ihr bekennet einander eure Sünden. Ich mache das jetzt hier. Jetzt bekenne ich euch mal meine Sünden hier. Ich habe meine Frau nur als Klotz am Bein gesehen, weil ich einfach irgendwie gesagt habe, um Himmels Willen, das gibt doch nicht, dass eine Frau so anspruchsvoll sein kann, dass die mindestens 2 Stunden Zeit pro Woche haben will mit mir. Wer will denn sowas? Das gibt's doch gar nicht. Und ich habe ein Leben gelebt, als hätte ich keine Frau gehabt. Und am Anfang auch, als hätte ich keine Kinder gehabt. Und irgendwann kam ich dann drauf, dass das Ganze doch anders zu verstehen ist. Und dass ich doch eine Frau habe, um die ich mich kümmern muss, und seitdem geht's. Relativ gut. Immer besser. Mary war einen Monat bei uns zu Hause. Es geht relativ gut, glaube ich, gell? Ja, Mary sagt, es geht relativ gut. Doch, inzwischen geht's relativ gut. Aber da war einmal wieder so ein Augenblick, wo Debbie sauer war auf mich. Da war sie sauer auf mich und da sagt sie zu mir Folgendes. Für dich ist es ja leicht, weil Gott ist ja so auf die Art und Weise, hat sie gesagt, es ist dir unfair. Gott hat dir 3000 Talente gegeben. Egal, was du anpackst, du kannst alles. Und ich habe gesagt, das stimmt. Ja. Aber ich habe gesagt, aber nicht, weil ich die Talente von Gott bekommen habe, sondern weil ich die richtigen Sachen glaube und du nicht. Wenn du das Gleiche glauben würdest, wie ich glauben würde, würde alles, was du anpackst, auch gelingen. Denn Christus versagt nicht, Christus vermasselt nichts, Christus vermurkst nichts. Und denk mal, wie sehr wir versucht haben zu tun, zu machen, zu schaffen, uns zu definieren über das, was wir tun, nur am Ende frustriert dazustehen und sagen, ei, jetzt habe ich es alles gemacht und irgendwie geht es gar nicht mir gut dabei. Und dann kriegt der Herr auch noch die Schuld. Der Herr schickt mich in die Wüste. Hör zu, mein lieber Freund. Wenn du von heute an zu deinem Herzen mit Überzeugung sagen kannst und dein Herz dazu bewegen kannst, das anzuerkennen und durch das Anerkennung es auch erkennen wirst, nämlich, dass du in Christus so eine neue Schöpfung bist, dass du wie er auf dieser Welt bist und in dieser Welt lebst. Dann nimmt dir das jeden Stress, dann nimmt dir das jeden Druck, dann nimmt dir das alle diese harte Anstrengung weg, dass du jetzt noch was für ihn tun musst, um für ihn leben zu müssen. Das geht so nicht. Derjenige, der wahrhaftig für Christus lebt, weil er ergriffen hat, er starb nicht für mich, damit ich nur in den Himmel komme am Ende meines Jahres, sondern er starb für mich, dass ich mit meinem Leben ein Ausdruck bin, der seinen Namen verherrlicht, der kann das nur erleben, wenn er es erlebt im Kontext, ich bin nicht mehr der Alte. Da bin ich nicht mehr. Und weißt du, wie viele Menschen mir gesagt haben, Reinhard, wenn du wüsstest, ich verfall immer in die alten Muster hinein. Also siehst, es stimmt doch nicht. Wann hören wir endlich auf zu sagen, was in der Bibel steht, stimmt nicht, weil wir es nicht so erleben? Was in der Bibel steht, stimmt. Und du wirst es erleben in dem Maße, wo du es im wahrhaftigen biblischen Glauben auch ergreifst. In dem Maße wirst du es erleben. Ich habe meinen Leuten und Mitarbeitern von Brasilien Kitzkirche Folgendes gesagt. Wenn Gott es gesagt hat, wenn Christus es getan hat, wenn Jesus dafür bezahlt hat, ist das Ende jeder Diskussion mit mir. Es gibt nichts mehr darüber zu diskutieren. Wenn Christus gesagt hat, du bist eine neue Schöpfung, ist das der Ende jeder Diskussion. Wenn Christus gesagt hat, du sollst größere Werke tun als er, diskutiere ich nicht mehr darüber, warum du es nicht mehr erlebst. Wenn Christus gesagt hat, das hat er getan, dafür hat er bezahlt, die Versorgung gehört dir, mit allen geistlichen Segnungen bist du bereits gesegnet, er hat dir alles gegeben, was du zum Leben und zur Gottseligkeit brauchst, das ist für mich die Ende jeder Diskussion. Und solange wir nicht uns wirklich klar entscheiden, er hat es gesagt, das ist die Wahrheit und ich muss jetzt beginnen, in dem zu wandeln. Wir haben diese Phrase, das habe ich ja auch schon angeschnitten, wir haben diese Worte sehr leichtfertig verwendet, ich glaub's. So leichtfertig, ich glaub's. Wenn wir uns ganz ehrlich mal, wirklich aufrichtig und ehrlich in den Spiegel schauen und aufrichtig sein würden, wie oft wir gesagt haben, dass wir etwas glauben, wonach wir aber nicht gehandelt haben, dann müssen wir sagen, wir haben es nicht geglaubt. Wahrer biblischer Glaube ohne Werke ist tot. Die Bibel sagt klipp und klar, klipp und klar. Wenn du sagst, du glaubst, aber nicht gemäß dem handelst, was du glaubst, dann ist das toter Glaube. Das heißt, es ist kein wirklich biblischer Glaube. Und ich weiß, es wurde viel kaputt gemacht, ist mir auch klar. Ist eben so. Es wurde in unseren christlichen Kreisen viel kaputt gemacht. Nur wir dürfen nicht reagieren, weil so viel kaputt gemacht wurde. Die Wahrheit ist, und das tun sich viele von uns so schwer, diese Wahrheit anzuerkennen. Die Wahrheit ist, dass wir so oft gesagt haben, ich glaube eh, haben aber anders gehandelt, anders gedacht und anders gefühlt. In dem Augenblick, wo ich sage, Herr, ich glaube tatsächlich, dass du die einzige Quelle meiner Versorgung bist, dann darf ich keine Panik mehr haben, wenn der Kanal meiner Versorgung trocken ist. Weil die Quelle ist eher, der Kanal spielt keine Rolle. Denken mal, Die meisten von uns sagen, der Herr ist mein Versorger, haben aber Angst, dass wir den Job verlieren. Wir sagen, der Herr ist mein Versorger, haben aber Angst, dass irgendwann einmal vielleicht da, wo mein Geld herkommt, jetzt nicht mehr herkommen würde. Der Herr hat mir gesagt, vor mehr als 30 Jahren, Reinhard, niemals in deinem Leben triff eine Entscheidung gemäß dem Geld, das du zur Verfügung hast. Niemals. Triff nur eine Entscheidung gemäß dem, was ich dich bitte zu tun. Denke mal. Reinhard, triff nie eine Entscheidung gemäß dem Geld, das du zur Verfügung hast. Triff nur eine Entscheidung gemäß dem, was ich dich bitte zu tun. Und so habe ich mein Leben seit Jahrzehnten gelebt. Und da bin ich wieder sehr dankbar für meine Frau, weil jede andere wäre mir davongelaufen. Schon längst. Längst wäre mir jede andere Frau davongelaufen. Weil ich mich entschieden habe, anzuerkennen, ich kann nicht sagen, ich glaube und handle nicht gemäß dem, was ich sage, dass ich glaube. Dann ist das nicht biblischer Glaube. Dann muss ich das in meinem Herzen ändern. Dann muss ich das in mir drinnen aufarbeiten. Ich habe gestern Abend eine Geschichte erzählt, da den Leuten, mit denen ich zusammen war, hier. Die hat sich hier in Europa abgespielt, in Brüssel. Da war ich auf einer Konferenz und da sagte der Herr zu mir, ich werde jede Person, die eine verletzte Schulter hat, hier heute heilen. Und ich habe gesagt, okay, wenn der Herr das so sagt, dann glaube ich das. Und ich habe gesagt, der Herr hat mir soeben gezeigt, jede Person, die hier eine verletzte Schulter hat, die wird er hier heilen. Ich glaube, es waren 4 Personen, die nach vorne kamen. Ich betete für erste geheilt, zweite geheilt, dritte geheilt, vierte, nichts geschah. Nichts geschah. Die ist von einer Leiter gefallen vor circa 2 Jahren. Die Schulter war nicht mehr beweglich, die konnte sich also nicht hochheben, hat wirklich starke Schmerzen. Und ich habe zu ihr gesagt, der Herr hat mir gesagt. Ende der Diskussion. Es gibt hier nichts mehr darüber zu reden. Ich habe gesagt, setz dich hin. Die war zuerst sauer auf mich, weil ich gesagt habe, setz dich hin. Und war kein Wunder. Und ich darauf bestanden bin, dass sie geheilt ist. Und als sie zurückgeht zum Platz, sie saß in der 4. Reihe, so ziemlich gerade von mir, als sie zurückgeht zum Platz, sagt der Herr zu mir, hol sie zurück und hau ihr so fest du kannst auf die verletzte Schulter. Debbie war mit, die saß in der 1. Reihe. Hör zu. Ich musste mich entscheiden. Glaube ich das, was der Herr sagt, dann muss ich handeln. Oder glaube ich gemäß, wie wir Evangelikale gelernt haben, zu glauben? Dann brauche ich nichts tun. Nur das ist auch kein Glaube. Nicht der biblische Glaube. Ich habe zu ihr gesagt, bitte komm mal wieder hierher. Und ich saß oben, die Bühne war nicht ganz so hoch, war etwas niedriger. Und sie kam vorne zu mir und als sie vorne kam, dann machte ich eine Faust und knallte ihr auf ihre verletzte Schulter, es war die linke. Ich haute drauf, so fest ich nur konnte mit meiner Faust. Und die Frau hat aufgeschrien, weil jetzt war die verletzte Schulter noch verletzter. Die hatte mehr Schmerzen als zuvor. Und die ging zurück und die setzte sich hin und die war sauer. Richtig sauer so. Und das war Vormittag, das war Freitag früh. Es war Freitag, Samstag, Sonntag Konferenz. Und die saß dort richtig sauer, also richtig stinkig war sie auf mich. Hat mit ihrer Nachbarin ständig geredet, ständig gestört. Und jedes Mal, ich habe einfach weitergepredigt. Und ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man sich vornimmt, nicht wohin zu schauen, was macht man dann? Ja. Darum wird das Gesetz dich hier immer zum Sündigen anstacheln. Wodurch hat Sünde ihre Macht? Durch das Gesetz. Du darfst nicht, wird dich immer dazu bringen zu sündigen. Gnade setzt uns frei vom Sündigen zu sagen, ich brauche nicht. Brauche ich nicht mehr tun. Und ich dachte mir, okay, ich darf jetzt nicht mehr hinschauen. Und jedes Mal, wenn du das denkst, dann... Und jedes Mal, als ich ihren Blick erfasste und sie richtig böse auf mich schaute, sage ich zu ihr, du bist geheilt. Und predigte weiter. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Du bist geheilt. Du bist geheilt. Das machte ich den ganzen Freitag so. Freitagabend ging ich mit Debbie zurück in unser Airbnb. Und ich war etwas müde, ich habe den ganzen Tag dort gedient. Und ich legte mich ins Bett und ich schlief ein und kaum schlief ich, hatte ich einen Albtraum. Ich hatte einen Albtraum und ich sah das Gesicht dieser Frau vor mir. Wirklich wahr. Ich sah dieses Gesicht vor mir so richtig böse, richtig sauer. Und dann weißt du so diese Stimmen in dir, die zerstört jetzt deinen Ruf. Die wird allen sagen, was du getan hast. Du schlägst Frauen. Und sie war wirklich verletzt. Und jedes Mal, wenn ich vom Albtraum wach wurde, habe ich gesagt, du bist geheilt. Und habe wieder eingeschlafen. Wurde wieder wach. Du bist geheilt. Gott sei es gedankt, er hat schon gewusst, warum es eine Frau gibt, die so tief schlaft, du kannst das Bett mit dir raustragen und die wacht nicht auf. Und die ganze Nacht, du bist geheilt. Und in der Früh, als Debbie munter wurde, guten Morgen, Liebling, wie hast du geschlafen? Frag mich das an jeden Morgen, aber nicht heute. Ich kam rein in Gottesdienst am Samstagmorgen, der Eingang war auf dieser Seite und ich ging rein, die Halle war nicht so groß wie diese, war vielleicht halb so groß. Und ich ging dort rein und ich sah die Frau ganz am anderen Ecke stehen und ich rief durch die ganze Halle quer durch, du bist geheilt! Und sie lief auf mich zu, freudig, umarmte mich, sagte, schau, schau, schau, schau, ich bin heute aufgewacht, völlig geheilt. Mein lieber Freund, wie oft hast du gesagt, du glaubst etwas, hast aber nicht danach gehandelt? Es ist viel leichter, eine Doktrin sich anzueignen, die erklärt und entschuldigt, warum wir das nicht erlebt haben, was wir von der Bibel her erleben müssen, als in den Spiegel zu schauen und sagen, in diesem Herzen ist beschissener Unglaube. Weißt du warum? In dem Augenblick, wo ich den Zustand meines Herzens anerkenne, muss ich was tun. In dem Augenblick, wo ich sage, um Himmels Willen, wenn ich glauben würde, dass ich eine neue Schöpfung in Christus bin, dann würde ich nicht so handeln. In diesem Augenblick, wo ich das anerkenne, dann muss ich mir eingestehen, entweder glaube ich es nicht wirklich oder ich habe nie gelernt zu handeln gemäß dem, was ich auch glaube. Dann ist es auch nicht biblischer korrekter Glaube. Und von dem her müssen wir uns einfach ständig fragen, wenn das die biblische Wahrheit ist, dass derjenige, für den Christus gestorben ist, nicht mehr für sich selbst leben soll, sondern nur für ihn. Und der Herr aber nicht erwartet, dass der das gemäß seiner alten Natur, sein nach dem Fleisch nach tut, sondern nur als neue Schöpfung tut, dann heißt das, ich kann Vers 15 nicht erfüllen, außer ich fange an, mich darauf zu konzentrieren, fokussieren, im Herzen die Wahrheit anzunehmen, wer ich jetzt in Christus bin. Ich habe bei unserer Schule, bei der IPS, Folgendes ihnen gesagt. Schau mal, wie wunderbar du diese Aussage, 2. Korinther 5, Vers 17, über dein eigenes Leben deklarieren kannst. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Niemand, der wahrhaftig dem Glauben schenkt, was die Bibel uns in Vers 17 sagt, hat weiterhin noch die Möglichkeit, sein Leben ganz im Natürlichen weiterhin zu leben. Niemand. Das ist nicht mehr möglich. Weißt du warum? Weil in dem Augenblick, wo du in deinem Herzen anerkannt hast, dass alles neu geworden ist, absolut alles, kannst du dich gar nicht mehr mit dem beschäftigen, was alt ist. Plötzlich wird dir gewusst, dass du ständig versuchst, die Leiche wieder auszugraben und zu, wie sagt man, exhibieren ist, oder inhumieren oder was weiß ich was, irgendwas mieren. Was wir Christen alle Leichenschändung begangen haben, ist absurd. denke mal, der alte Mensch ist mit Christus am Kreuz gestorben und im Grab begraben mit Christus. Und ständig graben wir den wieder aus und schauen auf ihn und reden über ihn und sagen, schau, schau, schau, schau. Eigentlich müssten wir uns einander so sehr lieben, dass wenn irgendjemand redet über die alte Schöpfung, dass wir sagen, ich unterhalte mich das nicht, mit Toten rede ich nicht. Red mit wem du willst, aber red mit der Hand, hier. Mit mir nicht mehr. Wenn wir uns wahrhaftig einander lieben würden, dann würden wir uns nie mehr daran ermutigen, wenn wir ständig über die alte Schöpfung reden. Wenn wir ständig über unsere Schwächen reden, über unsere Versagen reden, über das, was wir nicht geschafft haben, über das, was wir nicht können, über das, was wir nicht schaffen. Wisst ihr, diese Wahrheit habe ich meinen 15-jährigen Jungen beigebracht. Und ein 15-jähriger Junge, der Straßenkind war und im Waisenhaus war, konnte es ergreifen. Dann kannst du mir nicht sagen, dass du es nicht ergreifen kannst. Logisch kannst du es ergreifen. Vielleicht brauchst du mal einen geistigen Papa, wie ich der Papa war für Clayton, der euch so richtig in den Arsch tritt und sagt, Opfer gibt's bei mir nicht. Du bist kein Opfer deiner Vergangenheit, du bist eine neue Schöpfung in Christus und die gesamte Welt um dich herum wartet darauf, dass du ähnlich als neue Schöpfung lebst und dich ausdrückst. Alle um dich herum schreien danach, neue Schöpfungen zu sehen. Wir waren auf einer Kreuzfahrt jetzt vor kurzem und ich habe gesagt, Jesus, es ist schön, schön, ich habe eigentlich die Kreuzfahrt für die anderen gemacht, nicht für mich. Wir waren mit Debbie, Vinicius, Daisa, seine Frau, Daniel und Anna Ligia. Wir arbeiten alle sehr eng zusammen und wir arbeiten alle sehr viel und wir haben eigentlich wenig Zeit. Irgendwann hat Daniel mal einen Satz zu mir gesagt, gut, mit Daniel habe ich noch mehr Beziehung, weil er auch bei mir zu Hause gelebt hat. Aber irgendwann einmal wurde mir bewusst, dass ich mit den wertvollsten Menschen in meinem Leben keine Zeit verbringe, außer zu arbeiten. Und das ist ja schön, wir arbeiten zusammen gerne, wir lieben ja das, was wir tun, es erfüllt uns ja irrsinnig. Aber irgendwann wurde mir mal bewusst, dass ich einfach mein Leben jetzt ändern möchte und auch einfach Zeit mir nehmen möchte für Menschen, die wichtig sind in meinem Leben. Da habe ich gesagt, machen wir eine Kreuzfahrt, weil am Schiff gibt es kein Internet, da kann keiner arbeiten, ich auch nicht, und machen wir die Kreuzfahrt. Wir haben gesagt, okay, die machen wir und wir haben uns alle 6 verpflichtet, dass keiner von uns arbeiten wird. Ich habe zu Debbie gesagt, ich verspreche dir, ich werde 7 Tage lang nicht arbeiten. Debbie hat gesagt, ja, ja, versprich, was du willst. Ich habe es wirklich gemacht. Ich habe wirklich mein Versprechen gehalten. Ich musste einmal eine ganz dringende Sache lösen, das dauerte 5 Minuten, aber ich habe mein Versprechen gehalten. Aber ich habe mir Folgendes gedacht. Wenn ich tatsächlich eine neue Schöpfung in Christus bin, dann kann es doch nicht sein, dass Christus sich nur in einem religiösen Rahmen ausdrücken will. Das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich so einen Rahmen brauche, damit Christus sich durch mich ausdrückt. Und ich habe gesagt, Herr, die anderen 5 können machen, was sie wollen. Ich will jeden Tag von dir verwendet werden. Jeden Tag. Es gab nicht einen einzigen Tag, wo Christus sich nicht durch mich ausdrückte. Nicht einen Tag. Am ersten Tag wurde jemand geheilt von einer Krankheit. Am anderen Tag wurde eine Ehe wiederhergestellt. Am anderen Tag durfte ich ein prophetisches Wort weitergeben an eine Frau, die hoffnungslos verzweifelt war. Jeden einzelnen Tag. Und weißt du, was das große Dilemma ist, das so viele von uns haben? Wir warten ständig, dass der Herr irgendetwas tut für uns, während er wartet darauf, dass er etwas tun kann durch uns. Wir warten ständig darauf, dass der Herr noch etwas tut für uns, während er ständig darauf wartet, dass er etwas tun kann durch uns. Aber er kann nichts durch alte Schöpfungen tun. Er arbeitet nicht mit Toten, er arbeitet mit Lebendigen. Jesus selbst hat gesagt, Gott ist der Gott der Lebendigen, nicht der Toten. Gott weigert sich, mit einer alten Natur zusammenzuarbeiten. Ich kann mich erinnern, als ich dem Herrn einmal angefleht habe, in meiner Verzweiflung, habe ich gesagt, oh Herr, bitte, bitte, bitte, bitte, schenk mir doch den Sieg über diese sündhafte Gewohnheit. Und er hat gesagt, nein. Ich war schockiert. Ich dachte mir, jetzt höre ich Stimmen. Ich dachte mir, ich kenne doch die Stimme Gottes. Ich weiß das, was seine Stimme Ich bin ein verzweifelter junger Mann, der sich abkämpft mit einem Gebiet in seinem Leben, wo er endlich Sieg haben will und in seiner Verzweiflung schreit und fastet und betet, der Herr, gib mir endlich Sieg. Und er sagt, nein. Und ich sagte, Herr, was meinst du, nein? Wie kannst du mich verantwortlich halten für die Dinge, wo du mir nicht hilfst, dabei rauszukommen? Und er sagte, ich kann das nicht mehr tun, was ich bereits getan habe. Und dann begann ich mich zu befassen, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt tatsächlich, dass jeder Christ in diesem Augenblick, wo er Christ wurde, dem sündigen Wesen gestorben ist. Das ist kein Prozess. Die Religion hat uns gesagt, das ist ein Prozess. Die Religion hat uns gesagt, das dauert. Die Religion hat uns gesagt, die Sünden musst du abbüßen. Die Religion hat dir gesagt, du musst dich dreckig fühlen dabei. Die Religion hat dir gesagt, du musst dich noch mehr anstrengen. Die Bibel sagt, in dem Augenblick, wo du in Christus kommst, weißt du, wann du in Christus kommst? Du kommst dann in Christus, wenn du sagst, Herr Jesus Christus, ich glaube an das, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich glaube das mit dem Herzen, ich bekenne das in dem Munde. In diesem Augenblick, in dieser Sekunde, bist du eine völlig neue Schöpfung geworden und deine sündige Natur ist tot, ist gestorben, die ist begraben, die hat absolut Anrecht, mehr in deinem Leben irgendetwas zu bestimmen. Der Einzige, der ab diesem Augenblick zu bestimmen hat, ist wer? Darum, zu glauben, Vers 15 ist schwer. Ist nur dann schwer, wenn wir nach dem alten Menschen leben. Und das haben wir immer wieder getan. Wir haben versucht, für ihn zu leben, aber im Herzen glaubten wir immer noch, wir sind der alte Mensch. Und was hat das kaputt gemacht? Stell dir mal vor, was wäre, wenn du heute hier rausgehst und sagst, okay, wenn es so geschrieben steht, dann werde ich das als die Wahrheit anerkennen. Ich bin eine neue Schöpfung. Den Alten gibt es nicht mehr. Der ist tot. Und mit Toten will ich nichts mehr zu tun haben. Und wisst ihr, dann gibt es ja unsere netten Verkläger, die uns immer wieder daran erinnern wollen, dass der Tote tatsächlich lebt. Aber der Tod ist tot. Niemand wird Sieg haben über den alten Menschen, außer er anerkennt zuerst, dass der alte Mensch bereits vergangen ist. Die Bibel nennt das Ablegen des alten Menschen, Anziehen des neuen Menschen. Das Anziehen bedeutet nichts anderes, als darin zu wandeln, in dem, was bereits geschehen ist. Und wir müssen einfach lernen, diese biblischen Wahrheiten als solche absolute Wahrheit anzuerkennen, dass nichts anderes die Wahrheit mehr ist. Und weißt du, und das ist ja das Traurige, dass in Wirklichkeit geht es ja gar nicht um mich. In Wirklichkeit geht es ja darum, dass jemand so viel bezahlen musste, dass du neue Schöpfung sein konntest. Gnade ist umsonst, aber sie war nicht billig, mein Freund. Die Gnade, die wurde dir umsonst geschenkt, aber sie war nicht billig. Die war nicht billig. Dass du in der Gnade leben kannst, kostete unserem Jesus alles. Jesus konnte nicht einfach irgendwo ein kleines Opfer bringen. Er musste sein Leben dann niederlegen. Er musste leiden. Er musste 3 Tage in Hades sein. Er musste den geistlichen Tod auch auf sich nehmen. Er wurde zur Sünde für uns. Nicht nur, damit du eines Tages im Himmel kommen kannst, sondern damit du heute aufstehen kannst mit erhobenem Haupt und sagen, es ist mir egal, was ich bis jetzt gesehen habe, es ist mir egal, was ich bis jetzt erlebt habe, es ist mir egal, was meine Umstände alle gesagt haben, es ist mir auch egal, was mir meine Freunde, meine Gemeindemitglieder, mein Ehepartner, mein Chef und sonst noch wer sagt. Ich bin eine neue Schöpfung. Und da ich eine neue Schöpfung bin, werde ich nichts anderes mehr in meinem Leben akzeptieren. Weißt du, wir müssen lernen, uns zu positionieren auf der Seite der Wahrheit. Ich bin eine Person, die unwahrscheinlich intentional lebt. Also ich überlasse eigentlich nichts dem Zufall von dem her, dass ich einfach so mein Leben dahin lebe. Was ich lebe, mein Leben ganz bewusst intentional. Und ich habe einfach in meinem Leben auch gemerkt, wenn ich mich entscheide, mich zu positionieren auf der Seite der Wahrheit, dann werde ich die Wahrheit erleben. Sagt uns die Bibel nicht so klar, Glaube ist über ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Du brauchst ja nicht sehen, ob es die neue Schöpfung gibt oder nicht, um zu glauben. Ich sage das noch einmal. Du brauchst nicht zu sehen, ob es die neue Schöpfung gibt oder nicht, um sie zu glauben. Du musst sie zuerst glauben, um sie dann zu sehen. Sehen kommt immer nach dem Glauben, nie vor dem Glauben. Okay, ich glaube, in seinen Wunden bin ich geheilt. Aber ich verstehe nicht, warum tut es noch weh? Weil du es nicht glaubst. Ach, Reinhard, Urteil, richte doch nicht. Du bist so ein lieber Kerl, so knuddelig und jetzt richtest du da. Genau. Ich richte aber richtig. Weißt du warum? In dem Augenblick, wo du sagst, ich glaube, ich bin geheilt, aber warum tut es noch weh, haben deine eigenen Worte dir ganz genau gezeigt, was du geglaubt hast. Du glaubst, dem, was du spürst, schenkst du mehr Glauben als dem, was die absolute Wahrheit der Bibel ist. Und keinen Menschen will ich damit anklagen oder verurteilen, nur aufwecken. Ich will euch aufwecken, damit wir ähnlich lernen, die biblischen Wahrheit zu glauben, unabhängig von Gefühlen, unabhängig von dem, was wir spüren, unabhängig von dem, was wir sehen oder unabhängig, was der Rest der Welt uns einreden will, was in Wirklichkeit wahr ist, was gar nicht wahr ist. Ich wachte auf und wir haben eine Serie aufgenommen auf YouTube, auf Deutsch noch nicht. Ich habe sie auf Englisch und Portugiesisch aufgenommen. Ich werde sie irgendwann bald mal auf Deutsch aufnehmen. Ich wachte auf vor zwei Monaten, wachte ich auf mit diesem Bibelvers, der richtig in mir so richtig gedröhnt hat, gedonnert hat. Wenn Paulus sagt im Römer 3, keine Ahnung wo, Ende von Römer 3, irgendwo, Michael findet alles, dass Gott wahrhaftig ist und alle Menschen Lügner sind. Es geht in dem Zusammenhang, dass alle gesündigt haben. Und Gott ist wahrhaftig und alle Menschen Lügner. Ob es nicht Vers 24 ist oder irgendwo herum, aber es steht in Römer 3. Und weißt du, und plötzlich wurde ich wach mit diesem Bewusstsein. Gott ist die einzige Wahrheit. Römer 3, Vers 23. Nein, schau mal Vers 24 bitte, Michael. Nein. Vers 4, danke, Vers 4. Römer 3, Vers 4. Schau mal, das der Ferne, genau, danke. Das der Ferne, Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Und plötzlich wurde ich wach und mir wurde bewusst, Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch ist ein Lügner. Das bedeutet, alles, was irgendetwas anderes sagt als die Wahrheit, die Gott gesagt hat, ist die Lüge. Es gibt keinen Graubereich. Es gibt nicht, ja, ich glaube, ich bin geheilt, aber naja, entweder bist du oder bist du nicht. Es gibt nicht, du bist eine neue Schöpfung in Christus, aber naja, ich muss halt noch lernen, das Alte zu überwinden. Entweder bist du eine neue Schöpfung oder bist du keine neue Schöpfung. Ich bin noch eine neue Schöpfung, aber es haftet halt noch so viel an vom alten Leben. Vom alten Menschen haftet gar nichts mehr an. Du erlebst nur das, was du glaubst. Und wenn du dich entscheidest, dass alles, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Er ist der Einzige, der wahrhaftig ist. Und jede andere Sache, die irgendetwas Widersprüchliches sagt, ist die Lüge. Ist nicht etwas anderes, ist nicht so gut, ist nicht so richtig. Es ist die Lüge. Und hör zu. Die Wahrheit hat einen Vater und die Lüge hat einen Vater. Jesus hat zu den Menschen gesagt, in Johannes 8, er hat gesagt, euer Vater ist wer? Der Teufel. Denn er ist ein Lügner von Anfang an und er ist der Vater aller Lüge. Jesus hat gesagt, dass der Vater aller Lüge heißt Teufel. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt, der Vater aller Wahrheit heißt Gott. In dem Augenblick, wo Gott irgendetwas sagt, ist es nicht mehr, dass wir haben diese Freiheit nicht mehr zu sagen, naja, ganz so ist es nicht. In dem Augenblick, wo wir relativieren, was Gott gesagt hat, haben wir die Wahrheit zur Lüge gemacht. Nicht die Wahrheit, es gibt keine Halbwahrheit, es gibt nur Wahrheit und Lüge. Es gibt nur Licht und Finsternis. Im Reich Gottes, da gibt es kein graues Reich, da gibt es ein Reich des Lichts und ein Reich der Finsternis. Und wir müssen wieder dahin zurückkommen, dass wir das absolute Werk des Kreuzes Jesus Christus als absolutes Werk des Kreuzes Christus annehmen. Ich sage euch, wenn ich nicht ständig ganz bewusst und intentional, wirklich ganz bewusst ständig mir vor Augen halte, wer ich in Christus bin, ich wäre ausgebrannt, ich wäre zusammengebrochen. Alleine die Verantwortung, die ich trage, die Verantwortung für Brazilian Kids Care, die Verantwortung für die BS, die Verantwortung für den Dienst, den Gott mich verwendet in vielen Ländern dieser Welt, die Verantwortung für Brazilian Kids Care alleine. Ich habe absolut nie Stress, solange ich nicht auf mich schaue. Nie Stress. Nie Stress. Du wirst mich nicht gestresst erleben. Manchmal wache ich gestresst auf, dann dauert das ein paar Sekunden und ich merke, ich schaue auf den Reinhard. Der ist tot. Mit Toten rede ich nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Hör zu, eine neue Schöpfung macht sich keine Sorgen. Nur der Alte macht sich Sorgen. Eine neue Schöpfung hat keine Angst vor Niederlagen. Die alte Schöpfung hat Angst vor Niederlagen. Eine neue Schöpfung entschuldigt das Verhalten nicht an dem, was vor 20 Jahren war. Das macht nur die alte Schöpfung. Und jedes Mal, wenn ich, ich war bei unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen in Österreich, 63 Studenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und Sonntagabend begann es und ich wachte auf am Montagmorgen, der erste ganze Schultag, mit Panikattacken. Also richtig Panikattacken. Nicht um Himmel willen, was wir heute, Panikattacken. Hat jemand von euch schon Panikattacken gehabt? Ja, ich auch, jetzt im Ende Juli. Ich wachte auf mit Panikattacke. So richtig, um Himmels Willen, was habe ich da gemacht? Was wird da draus werden? Du bist verrückt, Reinhard, was tust du dir da an? 63 Schüler, die werden dich zerfressen, zerfleischen mit Fragen, die nicht mal Gott beantworten kann. Denn die Deutschen, die wollen ja alles rational erkennen. Die wollen alles wissen, die wollen alles verstehen. Die wollen Dinge erklärt haben, die niemand in dieser Welt erklären kann. Die wollen gar nicht glauben, wenn sie nicht zuerst verstehen. Aber zuerst kommt der Glauben, dann das Verstehen. Was hast du dir da angetan? Was machst du da? Und ich wachte so auf. Und ich setze mich im Bett auf und ich habe gesagt, nein. Christus in mir, alles ist okay. Ich sagte, ich hatte nicht mal, ich weiß nicht, ich glaube keine 30 Sekunden Panikattacken. Und ich ging hinein in den ersten Unterrichtsstunde am Montagmorgen und der Herr hat vom ersten Tag schon angefangen, tolle Dinge zu tun, nicht wahr? Einige, wer ist hier, der bei unserer Schule war? Wo sind sie denn? Du, drei. Und wie ist, ah ja, grüß dich, hallo, du hast mich ignoriert bis jetzt, die Anne war vorher auch da. Du hast mich noch nicht umarmt. Hast mich nicht. Kommt hoffentlich noch. Sonst nehme ich dir dein Diplom wieder ab. Aber weißt du, wenn ihr denkt, dass Gott den Reinhard auserkoren hat und Reinhard sein Leben nicht so leben muss wie alle, dann lebt ihr auf einem falschen Planeten. Wenn ich diese Sachen nicht anwende, so wie ich sie euch lehre, geht es mir genauso wie euch. Es euch geht, wenn ihr sie nicht anwendet. Und wenn ihr sie anwendet, geht es euch genauso wie mir, wenn ich sie anwende. In dem Augenblick, wo ich denke, ich muss für ihn leben, weil er für mich gestorben ist und das schaffe ich jetzt, in dem Augenblick kommt Stress, kommt menschliche Werke, kommt menschliche Anstrengung, kommt menschliche Kraft, kommt das, was ich machen kann, was ich schaffen kann, was ich in die Welt setzen kann. Und hört zu. Der Schlusspfiff kommt. Bei einigen früher, bei einigen später. Ich bin 62, einige von euch sind älter, einige sind jünger. Der Schlusspfiff kommt. Und wenn ich vor Jesus stehe und ich Rechenschaft geben muss für mein Leben, dann ist alles, was ich gemacht habe, aus meiner Kraft, aus meiner Stärke, für ihn, das verbrennt im Feuer. Nur die Werke, die er geschaffen hat vor Grundlegung der Welt, sind lebendige Werke. Alle anderen sind tote Werke. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, wie viele tote Werke es da gab, da sage ich nie wieder zurück in dieses Fahrwasser. Nie wieder in meinem Leben zurück in dieses Fahrwasser. Nie wieder in meinem Leben. nicht zum Herrn gesagt, Herr, lieber mache ich nichts mehr, als ich sitze einfach irgendwo in einem Ort und genieße dich, als ich mache irgendetwas als Reinhard, der irgendetwas für Gott schaffen muss. Nicht mehr. Aber wenn wir erkennen, dass wir in Christus völlig neu sind, dass er jedes Werk bereits vorbereitet hat und wir niemals auf unser natürliches Selbst schauen dürfen, auch nicht für 20 Sekunden. Das ist bereits 20 Sekunden zu lang. Du musst dir angewöhnen, dich so zu sehen, wie er dich sieht. Schau mal 2. Korinther 3, Vers 16. Ich glaube, das ist der richtige Vers. 2. Korinther 3, Vers 16. Wenn es aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Weiter bitte. Der Herr aber ist Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Vers 18. Wir aber alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen werden, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist. Im Urtext steht drinnen, wenn wir aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Wie in einem Spiegel, das hat die Elberfelder hier nicht gut gemacht. Wie in einem Spiegel, das steht auch im Griechischen drinnen. Schauen wir, da ist die Genfer wieder gut. Schau mal, wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht, das spricht vom neuen Bund, das heißt die Decke des Gesetzes des alten Bundes ist weg. Wir schauen wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du? Wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du? Das ist keine Trickfrage. Schau rein in den Spiegel. Mach dein Handy deinen Spiegel auf und schau rein. Wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du? Dich. Aber schau mal, wie in einem Spiegel das Ebenbild des Herrn. Du wirst nur dann in deinem täglichen normalen Wandeln von Herrlichkeit zu Verherrlichkeit ständig mehr verändert, wenn du in den Spiegel schaust und das Ebenbild Gottes siehst und nicht den alten Du siehst. Wir müssen anfangen, so in den Spiegel zu schauen, dass wir sagen, wow, das Ebenbild des Allmächtigen, eine neue Schöpfung, völlig neu geschaffen, Altes gibt's da nicht mehr. Wenn wir anfangen, in unserem Herzen uns so zu sehen, wie er uns sieht und das akzeptieren und das als die einzige Wahrheit sehen werden, ich sagte, du wirst staunen, wie schnell sich dein Handeln, dein Benehmen, dein Sein verändern wird. Du wirst auf die natürlichste Art und Weise so handeln, dass deine Frau mir wahrscheinlich einen Dankesbrief schreiben wird, weil sie jetzt einen guten Ehemann bekommen hat. Die Frauen sagen Halleluja. Okay, ihr könnt den Videoschnitt mitnehmen von dieser Predigt und ihr könnt ihr euren Männern mit nach Hause bringen. Die Frauen, die keine Männer mit hier haben, ihr nehmt das mit nach Hause und sagt, schau dir das mal an. Stell dir mal vor, solange ich versucht habe, ein besserer Reinhard zu werden, hatte ich nur Stress. Ich kann mich erinnern, weißt du, jedes Jahr dasselbe zum Muttertag. Jedes Jahr. Meine Mutter hatte ja 10 Kinder. 11 Schwangerschaften und 10 Kinder, die sie auf die Welt brachte. Jedes Jahr dasselbe Szenario. Mutti, was wünschst du dir von Muttertag zu mir? Und die Mutti hat jedes Jahr das Gleiche gesagt. Nur eins, einen braven Reinhard. Und dann hat sie nie gekriegt. Nie. Die Mutti hat einen braven Reinhard nie gekriegt. Aber wisst ihr, was das Dilemma war? Der Reinhard hat sich hier angestrengt, ein braver Reinhard zu sein und schaffte es nie. Mit 12 Jahren hatte ich 3-mal meinen Selbstmordversuch gemacht, aber war dann zu feig, ihn auch auszuführen. Etwas, was mich zerstört hat in meinem Leben, war, mich anzustrengen, als guter Christ zu leben. Das hat mich kaputt gemacht. Es hat mich so kaputt gemacht. Als ich ständig versucht habe, guter Christ zu sein, ich muss mich benehmen, wie sie Christen benehmen, ich muss mehr lieben. Du musst das Richtige glauben, dann wirst du auch das Richtige tun. Wie viele von uns wurden christlich groß erzogen, dass das, was wir sind, besteht in dem, das, was wir tun. Anstatt so gelehrt zu werden, das, was du tust, kommt aus dem heraus, was du glaubst, dass du bist. Ich sage es noch einmal. Wie viele von uns wurden großgezogen, indem wir christlich immer wieder gesagt bekommen haben, das, was du bist, kommt aus dem, was du tust. Haben wir nicht gesagt, ah, der ist ein treuer Bruder. Treuer Bruder. Was haben wir damit gemeint? Der ist in jedem Gottesdienst. Oder der gibt den Zehnten treu. Wir haben ständig in unserem Leben den Menschen die Identität gegeben durch das, was sie getan haben und haben sie nie gelehrt, das zu sein, was sie bereits sind und das im Herzen zu ergreifen. Und dann können sie auch für ihn leben, der für sie gestorben ist, weil sie nicht mehr den Alten im Fleisch anerkennen. Wie viel Zeit haben wir verschwendet? Und wenn irgendjemand hier ist, der einen Seelsorgedienst hat, dann kannst du jetzt mal gleich praktizieren, was es bedeutet, Kolosser 3, Vers 13 auszuüben. Da steht drinnen, vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Also du kannst jetzt schon mal Vergebung praktizieren an mir. Wenn du dich schwer tust, da hinten gibt es ein Buch am Büchertisch, mein erstes Buch, die Kraft zu vergeben. Das hilft dir dann bestimmt dabei. Wenn du dich schwer tust, mir zu vergeben, ich schenke dir dieses Buch und ich signiere es auch noch. Wie viel Zeit, Energie und Geld haben wir ausgegeben, um Seelsorge an den Toten zu machen? Ja oder nein? Ja oder nein? Wir gehen zum Seelsorger und wir sagen, ich habe diesen Zwang und ich komme da nicht raus. Und der sagt, ja, warte, wir schauen mal, wir schauen. Und der schaut nur auf das Tote. Der sagt nie, Moment mal, schauen wir mal, wer du in Christus bist. Komm, kommst du mir in die Seelsorge und ich werde dir jetzt eine neue Definition geben. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Du bist völlig neu, du bist nagelneu. Dein Geist hat alles, was du brauchst. Du hast die Salbung des Heiligen und du weißt alle Dinge. Und wir lehren die Leute, wer sie in Christus wahrhaftig sind. Und die Leute gehen dann raus und sagen, wow, ah, wenn ich so bin, kann ich auch so handeln. Nur das Problem ist, dann gehen den Seelsorger ja bald die Kunden aus. Natürlich, wenn du heute ergreifst, wer du in Christus bist, hat der seinen Klienten verloren. Und ich bin jemand, der das versucht hat, so zu lösen. Ich bin jemand, der versucht hat, die Probleme so zu lösen. Zuerst habe ich sie versucht mit eigener Anstrengung. Zuerst habe ich sie versucht, ich schaffe das, ich bin ein guter Christ. Die Mama will einen guten Rainer. Doch, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Mit meiner Willenskraft, ich habe einen starken Willen, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Hör zu, diejenigen, die gute Christen werden durch ihre Anstrengung, das ist, denk einmal, eines Tages wurde mir plötzlich bewusst, diese Lehre, dass wir durch Anstrengung zu guten Christen werden, das ist eigentlich das Unfairste, das es überhaupt gibt. Weißt du, warum es so unfair ist? Weil derjenige, der eine nett behütete Kindheit hatte, hat einen riesen Vorteil gegenüber dem, der eine kaputte Kindheit hat. Was soll ich meinen kaputten Kindern im Kinderheim noch sagen, wenn unser gutes Christenleben durch unsere Anstrengung kommt? Die schaffen es nie. Die schaffen es nie. Niemals kommen die aus dem Trauma heraus, das sie erlebt haben. Niemals. Darum mache ich auch die Schule auf. Ich will endlich eine Schule haben, wo ich von der ersten Schulstufe an den Kindern erkläre, wer sie in Christus sind. Dass die Kinder von Anfang an mit einer Identität leben, die sie nicht in sich haben, nicht im Papa, nicht in der Mama, nicht der Vergangenheit, nicht der Missbrauch, nicht der Ablehnung. Hör zu, du wurdest nie abgelehnt vom Vater im Himmel. Niemals wurdest du abgelehnt. Unser Herz, wenn es ergreift, wie wir geliebt sind, angenommen sind, neu gemacht worden sind, völlig, völlig, völlig neu gemacht worden sind, dann haben diese Dinge keine Kraft mehr bei uns, die versuchen uns ständig festzuhalten. Christus, Christus, Christus, Christus, Christus, Christus. Du bist eine neue Schöpfung in ihm. Du bist eine alte Schöpfung in dir. Lass die alte Schöpfung begraben. Lass sie in Ruhe. Befass dich doch nicht mehr so sehr mit ihr. Befass dich vielmehr, wer du in Christus bist. Fang an nachzusinnen über irgendwo im Korintherbrief. 1. Korinther 6, 17, glaube ich. Wenn jemand dem Herrn angehört, so ist er ein Geist mit ihm. Ein Geist mit ihm. Weißt du, was bedeutet? Das bedeutet, dass du und der Herr eins seid. Schau mal diesen Vers an. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet. Ich habe eine Frage. Bist du mit dem Herrn verbunden? Ja. Warum bist du mit dem Herrn verbunden? Aus Glauben oder aus Werken? Du bist mit dem Herrn jetzt bereits verbunden. Aus Glauben. Nicht aus dem, was du geschafft hast. Nicht 3 Kapitel Bibel lesen jeden Tag und 5 Stunden beten. Einzig und allein an Glauben, an das, was Christus getan hat, bist du mit ihm verbunden. Das heißt, jetzt bist du mit ihm bereits eins. Wer sich mit dem Herrn verbindet, der ist mit ihm eins. Stell dir mal vor, und das ist diese herrliche Lehre des vollbrachten Werks des Kreuzes, dass wenn der Teufel dich sieht, dann sieht er Jesus und macht sich in die Hosen. Eines Tages hat der Herr mir Folgendes gesagt. Eines Tages hat der Herr gesagt, Reinhard, die Angst, die sehr viele Christen vom Feind verspüren, ist die Angst, die er von ihnen hat und ihnen aber geben will. Habt ihr das erfasst? Die Angst, die so viele Menschen spüren, so viele Christen spüren, ist die Angst, die der Teufel von euch hat, aber dir überstülpen will. Nächstes Mal, wenn dein Herz ergriffen wird von panischer Angst, weil der Teufel versucht, dich mit panischer Angst zu beeinflussen, sagst, hahaha, jetzt weiß ich, wie du dich fühlst. Wenn du nicht so böse wärst, würde ich jetzt sagen zu dir, du armer Hund. Stell dir mal vor, der Teufel weiß nicht nur, wer er ist, er weiß auch, wer du bist. Er weiß so genau, wer du bist. Und er hat richtig Schiss davor, dass du anerkennen könntest, wer du in Christus bist. Denn in dem Augenblick, wo du weißt, wer du in Christus bist, wandelst du wie Christus. Und wo immer Christus aufgekreuzt ist, ist es ihm nicht gut gegangen. Er kam, 1. Johannes 3, Vers 8, er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich habe gute Nachricht für dich. Er hat seine Meinung nicht geändert. Er ist immer noch hier, um die Werke des Teufels zu zerstören. Nur jetzt braucht er neue Schöpfungen, durch die er sich ausdrücken kann. Er hat seinen Plan nie geändert. Alles Gute kommt von ihm, alles Böse kommt vom Teufel. Und er sucht nach neuen Schöpfungen, die glauben, wer sie sind und die sich ausdrücken, die sich so benehmen lernen, die so handeln lernen und vor allem die im Herzen diese Überzeugung haben, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Hör zu. Wenn ich nur für Sekunden auf mich schaue, dann stresse ich mich, kriege ich Panik, mache ich mir Sorgen um die Zukunft, dann muss ich dran denken, um Himmels Willen, jetzt muss ich in die Schweiz, da muss ich wie oft predigen? Freitag, Samstag, Sonntag, Sonntag fliege ich heim, Montag in der Früh schon ernsthaft im Meeting, Abend, Nachmittag auch, Abend auch, Dienstag den ganzen Tag Meetings, Mittwoch schon wieder zurück zum Flughafen nach Prag, um Himmels Willen 2000 Leute. Ah! Ihr denkt ihr, es geht mir anders? Ihr denkt ihr, der Herr hat mich bevorzugt? Ihr denkt ihr, der Herr hat mich gesalbt? Hör zu. Zeig mir einmal im Neuen Testament, dass es eine einzige Person gibt, die mehr Salbung hat als irgendeine andere Person. Gib mir eine Bibelverse, du kriegst 100 Euro von mir Cash. Cash. Kriegst, habe ich. Habe ich sogar eingesteckt. Wenn du mir vom Neuen Testament her beweisen kannst, nach dem vollbrachten Werk Jesus Christus, wenn du mir beweisen kannst, nach dem, was Jesus getan hat, gibt es einen Unterschied von Salbungen in Menschen, von neuen Schöpfungen, kriegst 100 Euro von mir. Und wenn ihr es mir nicht beweisen könnt, gebt ihr mir 100 Euro. 450 mal 100, das sind 45.000. Wow, da könnte ich ja fast ein neues Heim bauen damit. Neue Schule bauen, oder ich könnte Urlaub machen damit. Nächstes Jahr arbeite ich ja wenig, habe ich meiner Frau versprochen. Du findest diese Lehre nicht in der Bibel, dass es Unterschiede gibt in Salbungen, Unterschiede gibt in Gott will halt jemand besonders verwenden. Das war niemals der Plan Gottes. Denken mal, schau, ich liebe Apostelgeschichte 8. Das zeigt so das Herz des Herrn. In Apostelgeschichte 8 kam eine große Verfolgung über die ganze Gemeinde. Und was sagt die Bibel? Alle wurden zerstreut, außer wem? Irgendwer kennt die Bibel, wer hat das gesagt? Gut, bist du Pastor? Nicht, und du kennst die Bibel trotzdem. Dann musst du eine neue Schöpfung sein, gut gemacht. Stell dir mal vor, in Apostelgeschichte 8, alle wurden zerstreut in der Verfolgung, außer die Aposteln. Und weißt du, was dann geschehen ist? Der Herr tat Außergewöhnliches durch wen? Durch die, die was verstreut waren. Durch die Zerstreuten. Der Herr wirkte. Schau, noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben zurück in Jerusalem. Schau, wie es weitergeht. Saulus jedoch setzt einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Ich liebe es, wenn der Herr den Feind seine Nase in den Dreck reibt. So richtig. Okay, Saulus, du willst Teufel verwenden, um die Gemeinde auszurotten, und ich werde ihn verwenden, um die Gemeinde stark zu machen. Da schau, reib mal deine Nase rein, so richtig. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus, wo er Christen fand. Wo hat er die Christen gefunden? In den Gemeindegebäuden oder in den Häusern? Ah, interessant. Denk mal drüber nach. Er durchsuchte Haus für Haus, wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, waren das die Apostel oder nein oder ja? Nein. Waren das die besonders Gesalbten? Waren das die fünffältigen Dienste? Nein. Wer war das? Die Christen, so wie du. Sag mal, so wie ich. Genau, so wie du. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Schau mal Vers 5. Unter ihnen waren auch Philippus. War Philippus ein Apostel? War er Prophet? War er eine großartige, gesalbte Gabe? Er war einer der Christen. Die Christen unter ihnen war auch, das heißt, er war einer der ganz normalen Christen. Unter ihnen war auch Philippus, er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündigte dort, dass Jesus der Messias war. Und was ist geschehen? Bei vielen Scharen von Menschen hörten ihn mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte. Und das umso mehr, als sie Wunder miterleben, die durch wen geschahen? Durch den Apostel, durch den Mann Gottes, durch Reinhard Bonnke oder durch den Christen? Stell dir vor. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Durch wen geschah's? Durch den Christen. Durch den Christen. Wir müssen aufhören zu glauben, dass Gott besonders wirkt durch besondere Gefäße. Das findest du nicht im Neuen Bund und im Neuen Testament. Im Neuen Bund findest du, dass Gott sich durch jeden ausdrückt, der bereit ist, als neue Schöpfung zu leben und ihn durch sich wirken zu lassen. Das findest du im Neuen Bund. Der Christ, die neue Schöpfung, der drückte sich aus. Als der Herr zu mir sagte, vor einigen Jahren, wisst ihr, ich zog um nach Sao Paulo vor 3,5 Jahren. Ich zog nach Sao Paulo um, und als ich dort ankam, ist ja eine riesengroße Stadt, über 20 Millionen Einwohner, dann sagten die Leute, ah Reinhard, fang doch eine Gemeinde an, fang eine Gemeinde an. Und ich dachte mir, naja, okay. Und dann fing ich an, ich lud ein paar Leute ein ins Haus, also ins Haus, in die Wohnung, und binnen circa 2 Monaten hatten wir eine Gemeinde von 180 Leuten. Und dann hatten wir Gottesdienst, wir hatten Gottesdienst unter der Woche, also nicht am Wochenende, hatten unter der Woche Gottesdienst und dann ging ich in Gottesdienst und ich predigte wieder und sagte, übrigens, und das war's. Tschüss. Gemeinde geschlossen. Die sagten, was? Das war's. Ich mache da nicht mehr mit. Leute haben zu mir gesagt, es ist der Traum eines jeden Gemeindegründers, dass der in 2 Monaten 180 Leute in der Gemeinde hat und du sperrst das zu. Ich habe gesagt, ja, es ist wieder die gleiche Geschichte. Es ist wieder die gleiche Sache. Ich spiele hier nicht mehr mit. Weißt du warum? Weil der Herr hat mir kurz zuvor gesagt, so klar die Augen geöffnet, dass ein großer Teil von Pastoren handeln im Geist des Antichristen. Und ein großer Teil der Gemeinde folgt dem Geist des Antichristen. Das Wort Anti im Griechischen bedeutet nicht entgegen, sondern anstelle von. Anstelle von Christus. Wenn der Antichrist kommt, der kommt nicht und sagt, hey, Jesus ist böse, Christus ist böse, habt nichts mit ihm zu tun. Der kommt und sagt, Friede, Friede, ich erledige das für euch. Ich regel dieses Chaos für euch. Der kommt, um die Stelle von Christus einzunehmen, den Friedefürst. Es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Und jedes Mal, wenn irgendeine Person zwischen Gott und dir steht, handelt der im Geist des Antichristen. Und ich habe zu diesen Leuten gesagt, 180 Leuten, ihr habt mich zum Antichristen gemacht. Tschüss. Sucht euch, wen ihr wollt. Geht hin, wo ihr wollt. Vor 2 Wochen oder letzte Woche traf ich eine Dame, die hat zu mir gesagt, die hat sich selbstständig gemacht, hat ein Pilates-Studio aufgemacht. Und ich war sie dort besuchen, ich habe sie seit 2,5 Jahren nicht gesehen. Und auf der Tür stand ihr Firmenname drauf. Der Firmenname ist Allelon. Das griechische Wort für einander, die wahre Gemeinde. Und die hat zu mir gesagt, Reinhard, das, was wir von dir gelernt haben, das lebt immer noch, die Gemeinde lebt. Die haben sich zusammengetan, ohne Pastor, ohne aufgeblasene Struktur, ohne was weiß ich, und die leben Gemeinde. Die gehen auf die Straße, die predigen das Evangelium, die kümmern sich um die Armen. Sie sagte, die Gemeinde existiert. Die Gemeinde lebt. Ich stand dort mit Tränen in die Augen und ich sagte, Jesus baut tatsächlich seine Gemeinde. Kein Mensch braucht sie bauen. Das war letzte Woche. Kein Mensch braucht sie bauen. Und ich sagte, ja, wer ist denn euer Leiter? Weißt du, was die Antwort ist? Der Heilige Geist. Und wer ist denn euer Pastor? Jesus. Du bist eine neue Schöpfung, das heißt, du bist genauso gesalbt wie Christus. Du bist eins mit ihm. 1. Johannes 2, Vers 20, das ist der letzte Bibelvers, den ich euch hier zitiere, dann lasse ich euch Kaffee trinken gehen. 1. Johannes 2, Vers 20. Wir haben euch aber hat der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr all die nötige Erkenntnis. Er hat dir was gegeben? Seinen Geist. Wer hat seinen Geist? Wer hat die Salbung? Wenn der Gesalbte in dir lebt, sag mir noch, wer eine größere Salbung haben kann als du. Sag mir. Christus bedeutet der Gesalbte. Was sagt die Bibel im Kolosserbrief? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Gesalbte lebt in dir und das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn der Gesalbte in dir lebt, dann sag mir noch, ob es auf dieser Welt einen Menschen gibt, der gesalbter sein kann als du. Das geht gar nicht. Es geht gar nicht. Hört auf, zu mir zu kommen und glaub mich, ich habe Salbung, die ihr nicht habt. Das geht gar nicht. Ich kann nicht mehr Salbung haben wie du, weil der Gesalbte in dir lebt. Und der gleiche Gesalbte lebt in mir. Erkennt ihr es nicht? Was ich leidenschaftlich versuche, ist einfach eine einfache, simple Wahrheit, dass ihr euch entscheidet zu glauben, was Jesus getan hat. Mehr will ich ja gar nicht. Mehr will ich von euch gar nicht. Erkennt es an, ergreift es, glaubt euch, positioniert euch, entscheidet euch. Christus ist genug. Christus ist genug. Hier drinnen, in dir, wohnt der Gesalbte. Und der Gesalbte hat eine neue Schöpfung aus dir gemacht. Oh, wie schreit mein Herz danach, dass Christen auf der ganzen Welt sagen, wie dumm war ich doch, ich habe mich mit dem Toten beschäftigt, anstatt mit der lebendigen neuen Schöpfung. Das Spiel spiele ich nicht mehr mit. Ich bin neu, ich bin in Christus, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin geheiligt, das bin ich wirklich. Und wenn der Verkläger schreit, schau, was du gemacht hast, dann sagst du, ja, da hat ja halt die neue Schöpfung mal falsch gehandelt. Das werden wir schon hinkriegen, mach dir keinen Stress. Und wenn die Leute um dich herum dich anklagen und sagen, wenn du wirklich eine neue Schöpfung wärst, wenn das stimmen würde, was die Bibel sagen würde, warum hast du dich so benommen? Dann sagst du, ja, die neue Schöpfung hat sich halt falsch benommen, aber ich bin trotzdem eine neue Schöpfung. Und in dem Maße, wo du dich positionierst, es ergreift, es im Herzen erfasst und nicht loslässt, in dem Maße wirst du auch beginnen zu leben als eine neue Schöpfung. Und weißt du, was dann sein wird? Der Herr hat ähnlich Spaß mit dir. Der Herr hat ähnlich Spaß mit dir, weil er ähnlich jemand findet, der einfach hier ist und sagt, okay, mach, was du willst, durch mich. Kaffee gibt es um 16 Uhr, wann machen wir weiter? Wie lange sollen wir machen? Halbe Stunde? Okay, 16.30 Uhr machen wir wieder weiter. Kaffee da raus, glaube ich, da hinten, oder? Draußen im Gang, da hinten gibt es Kaffee und Kuchen. Esst nicht zu viel Kuchen, sonst schlaft ihr mir nachher ein, weil zu viel Zucker ist gar nicht so gut für euch. Aber genießt den Kaffee trotzdem.